bleiben und im warmen Bett. Brauchen Sie Spaß, brauchen Sie Spaß. Morgen kommen Ihnen eine extra Wurst gebraten. Wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny.